herzlich willkommen zurück in der Chaosbude mit Philipp und Mike. Wir sind heute, haben uns heute hier wieder zusammengefunden, nach wie immer langer Zeit, um mal wieder ein bisschen zu quatschen und Blödsinn zu reden. Das macht doch auch nichts. Lieber so als anders, ne? Na, jedenfalls habe ich für den Philipp eine kleine Überraschungsaufgabe mitgebracht. Wir werden nämlich heute das Dr. Sommerteam sein. Okay. Das Dr. Sommerteam von 1982. Mal sehen, was die da für Probleme hatten, die Leute. Und du darfst das vorlesen. Ich darf vorlesen. Und dann werden wir... Und das war... Dr. Sommer antwortet. Was dich bewegt? Das Dr. Sommerteam gibt Rat und beantwortet eure Leserbriefe. Du liest gleich von ganz oben vor. So, ja, nein, natürlich. Du sollst doch nur die Fragen vorlesen. Ja, ja, ja. Wir müssen die beantworten. Okay, es geht also los. Lehrerliebe. Dauernd muss ich sein Foto angucken. Was soll ich machen? Ich bin total verknallt in meinen Lehrer. Alles ihn ist einfach so toll. Er hat eine Art, die berauschend... Ja, ach so, die berauscht einen einfach, sag ich. Und ich habe ein Foto von ihm, das ich dauernd angucke. Ich bin erst in der 6. Klasse und er ist 26 Jahre alt, schrieb Wanda, 12 Jahre aus Alt-Berlin. Krasse Scheiße, der ist 26 Jahre alt und schon Lehrer. Damals war das anders. Damals sind die auch mit 16 schon fertig gewesen. Was würdest du hier denn raten? Liebe Wanda, verstelle dich nicht. Sprich mit dem Lehrer. Mach ich meinen Heiratsantrag. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube eher so, liebe Wanda, also falls du das jetzt hier hörst, ja, ich meine, gut, ist eine Weile her, aber... Die ist älter als wir. In der Tat. Ja, zu dem Zeitpunkt war sie 12, ist das richtig? 6. Klasse, 12 Jahre alt. Und 1983, dann das heißt... Dann sie jetzt 14 Jahre. 43 oder... 44. Nein. Naja, um den Dreh jedenfalls 42, sein. Ja, was soll man Wanda dazu sagen? Ich meine, sowas gibt's ja heutzutage auch noch. Aber ich finde, das ist gar nicht so ein seltenes Problem, oder? Wenn sich Schüler in die Lehrer verknallen. Und zumal, da kann man mal sehen, dass es auch 1983 bereits dieses 82 dieses Problem existierte. Ja, nee, was soll ich sagen, Wanda? Ist immer schwierig, aber das ist irgendwie Kinderkacke, verdammt. Werd erwachsen, weißt du? Also, werd erwachsen, such dir einen Jungen... In deinem Alter. Ja, na, ist doch so, weiß ich nicht. Er ist 26, verdammt. Ich meine, was will er von dir? In deinen Augen bist du ein verdammtes Kind. Du bist nervig. Wahrscheinlich bist du sogar die Schülerin, die am meisten hasst. Ja, das kann wirklich sein. Ja, ja, wie dem auch sei. Also Wanda, so sieht's aus. Also was soll ich dazu sagen? Das ist lame. So, jetzt will ich mal gucken, ob es hier wirklich Probleme gibt. Hä? Ach so, Dr. Sommer hat sogar was dazu geschrieben. Willst du das auch noch vorlesen? Ja, werden wir auch mal machen. Mal sehen, was Dr. Sommer gesagt hat. Also mal sehen, was Dr. Sommer 1982 gesagt hat. Dr. Sommer, sei einfach verliebt und glücklich. Nichts weiter. Was du machen sollst? Nichts. Nur verliebt und glücklich und berauscht sein. Was für eine tolle Entdeckung, solch riesige Gefühle zu spüren, oder? Und ist es nicht prima? Oder wirklich klasse? Der echte Typ zum Verlieben? Fragezeichen. Er hat nichts gemacht, du hast auch nichts gemacht. Es ist einfach so gekommen, wie es ein Knall. Und du kannst auch gar nichts machen. Nur merken, wie deine heißen Gefühle loslegen. Ist das nicht toll mit... Was ist das eine Wix-Vorlage? Wie deine heißen Gefühle loslegen? Nee, aber ist das Schwachsinn, oder? Das ist auch wirklich so... Das ist total auch so eine Billo-Antwort. Sei glücklich damit und freu dich deines Lebens. Ja, aber mit 12 Jahren, ich meine, die machen dir voll Hoffnung. Ich meine, sei verliebt. Anstatt zu sagen, Wanda... Reiß dich zusammen, ja. Zieh einen Schlüpper hoch und mach weiter. Ja, hör auf, du wirst ihn nie lieben. Also wie gesagt, unser Fazit ist auf jeden Fall besser. Oh, Achtung, jetzt kommt einer, Mike. Nein, Scheiße. Nein, war ein Scherz. Bert 14 aus Gütersloh schrieb, er hat Angst vor Mädchen, weil er so dünn ist. Hallo, ich habe immer noch keine Freundin. Spaß. Der Grund, ich habe so dünne Arme und Beine. Für meine 1,70 Meter bin ich einfach zu dünn. Sobald mir mal ein Mädchen gefällt und ich sie ansprechen will, habe ich nicht mehr den Mut dazu. Denn ich weiß, dass ich ihr nicht gefalle. Sonst gibt es an mir nichts auszusetzen, denn ich habe ein sehr ansprechendes Gesicht. Bitte helfen Sie mir. Ich sehne mich so sehr nach einem Mädchen. Okay. Es muss doch etwas geben, was mich dicker macht. Ich habe es schon mit Gewichtheben versucht, aber das dauert mir zu lange. Meine Eltern sagen, ich solle mir nichts aus meiner Figur machen. Damit ist mir aber nicht geholfen. Liebe Grüße, euer Bert. Heutzutage sind die Probleme andersrum, würde ich sagen. Ich kriege keine Freundin, weil ich zu fett bin. Naja, aber du hast ja eine Freundin, obwohl du fett bist. Obwohl ich fett bin und hässlich. Nein, Quatsch. Siehst du, also Bert würde ich sagen, das Bert. Ist... Bert macht sich Gedanken, die überhaupt nicht... Aber, das ist, aber der, im Endeffekt sind das doch ganz normale Gedanken. Wie alt war? 14 Jahre alt. Ich meine mit 14. Ich kriege keine Freundin mit 14. Mäh, mäh, mäh. Natürlich, heutzutage sind die Mädchen mit 12 schwanger, aber damals war doch mit 14... Da war gut. Die Welt noch in Ordnung, da ja. Hat er noch mit Matchbox gespielt. Da war der auf jeden Fall gut im Rennen mit 14, also keine Freundin. Nee, Bert, auch mal zum Training gesagt, Gewichte heben, pipapo, ja, das dauert eine Weile. Und schön wichsen. Kannst, ja, genau. Kannst nicht einfach nie anfangen, mal so kurz zu probieren und es dauert so lange. Mensch, no pain, no gain. Jetzt machst du wieder die Sportdiskussion auf. Ja, aber ich meine, natürlich mit 14 ist das Problem, dass ihm dann halt vielleicht auch noch nicht das Testosteron so ist, dass der Muskelaufbau überhaupt noch gar nicht stattfindet. Da hast du natürlich. Also überhaupt nicht vielleicht übertrieben, aber das Testosteron unterstützt ihn ja beim Muskelaufbau und das kommt ja dann wahrscheinlich erst mit 16, 17 so richtig. Da hast du recht. Also wahrscheinlich wächst ihm noch nicht mal so ein richtiger Bart. Vielleicht hat er so einen ekligen Kinderflaum. Ja, naja, was soll man sagen jedenfalls? Mensch, bist noch jung. Geh ins Fitnessstudio. Geh ins Fitnessstudio, mehr wichsen und dann wirst du auch mal einen ordentlichen Umgang. Mal schön ordentlich wichsen, dann kriegst du wieder einen Tennisarm. Und Gicht und du wirst blind. Du wirst blind. Ja, was sagt ein Dr. Sommer dazu? Ey, nur so ein Lebensthema, oder? 1983, das war so uninteressant. Immer noch 82. Ach, immer noch 82, entschuldige bitte. Wir sind immer noch. Dr. Sommer, nur Mut ist zu dünn. Ach so, nur der Mut ist zu dünn. Ich bin sehr Krüppel im Lesen, aber oh, egal, wirklich. Es ist spät. Als erstes ein harter Tipp. 3 Monate Bodybuilding-Training und du kennst dich nicht wie... erkennst. 3 Monate Bodybuilding-Training und du erkennst dich nicht wieder. Oder ein praktischer Tipp 2. Zieh einen dicken Pullover an und eine schlotterige Jacke darüber. Sofort siehst du nicht mehr dünn aus. Nicht deine Arme und Beine sind zu dünn, sondern dein Mut ist zu dünn. Und das hat einen persönlichen Grund. Ja, einen körperlichen Grund. Du fühlst dich nämlich unsicher. In der Entwicklungszeit wird der Körper vorübergehend schlaksig und ungelenkig. Wer stämmig gebaut ist und klein, merkt das weniger. Du als langer Dünner umso mehr. Nun sei ehrlich, sind es wirklich die Mädchen, denen du nicht gefällst? Vielleicht sogar den Jungs? Hat dir schon mal eine deswegen einen Korb gegeben? Ist es nicht vielmehr so, dass du selber dir nicht gefällst? Dies Gefühl von Unsicherheit und Schlaksigkeit ist tatsächlich unangenehm. Es wird aber auch ohne Mittel oder Training vorübergehen. Der Körper reift aus. Bis Körperlänge, Gliedmaßen, also wir wissen, ja, verstehen uns, und Muskulatur richtig zusammenpassen. Bis dahin, guten Mut und Tipp 2. Also, dicke warten, Jacke, bis das Gliedmaß größer wird. Ja, bis das Glied an Maß gewinnt und dicke Jacke. Dicke. Ein auf dicke Jacke. Ein auf dicke Hose. Ja. Mach mal einen auf dicke Jacke. Also Bert heißt er ja, mach einen auf dicke Jacke und gut ist. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Das finde ich bemitleidenswert. Das mag ich jetzt nicht. Mach, was ist denn das schwierige Thema? Ja, er stottert. Ja, dann lest vor, stimmt, Stotterer. Jedes Wort muss ich herauswürgen. Er schrieb Magda, 15 aus Leverkusen. Liebes Dr. Sommer-Team. Was machst du da? So. Ich bin verzweifelt, weil ich stottere. Nicht so, dass ich ganze Wörter wiederhole, sondern so, dass ich ein Wort erst gar nicht herausbekomme. Wenn ich zum Beispiel etwas vorlesen muss, bleibe ich einfach stecken. Am meisten bei Wörtern, die mit B, G und D anfangen. Ich muss das Wort herauswürgen. Und das dauert immer ziemlich lange. Ich traue mich nicht, in der Schule vorzulesen oder mich am Unterricht zu beteiligen. Wenn ich alleine bin, stottere ich nicht. Wie kommt das? Und meine Frage... Was kann man gegen Stottern machen? Also, meiner Meinung nach ist ja Stottern, also jetzt würde ich mal ernst bleiben beim Stottern, weil wir wollen uns ja nicht so doll über Behinderte lustig machen. Das ist ja nicht behindert. Das ist naja, Stottern ist ja irgendwie eine Behinderung. Aber die Sache ist, ich habe bei Stotterern festgestellt, dass sie, wenn sie aufgeregt sind, dann eigentlich fast immer nur richtig krass anfangen zu stottern. Naja, die müssen sich Zeit lassen, ruhig durchatmen. Naja, aber gerade wenn jemand stottert und dann irgendwie gerade was jemand ganz dringend fertig was erzählen will, ganz schnell, dann... schwenkt er an zu stottern, so wie mir dann die Wörter nicht mehr einfallen. Richtig. Also, was sagen wir zu Inge? Magda? 15, chill mal. 15, chill mal. Zieh einen durch. Ja, werd lockerer, wirklich. Und dann kommen die Worte auch von ganz alleine. Setz dich nicht so unter Druck. Und es wird noch Momente im Leben geben, da wirst du noch anderes... Ey, du bist so schwul mit deiner Strickerei hier. Anderes würgen. Ey, ich kann das kaum mal tragen. Warum legst du das hier zur Seite, das Heft? Wir müssen das doch weiter durcharbeiten. Naja, müssen wir auch durcharbeiten. Also deren Probleme, wir werden, glaube ich, nachher auch mal, das kommt zum Schluss, wir werden, glaube ich, auch nachher mal zum Vergleich vielleicht Fragen aus dem heutigen Zeitalter mal raussuchen. Wir schreiben das Jahr 2014. Bei gutefrage.net oder was? Ja, ja, vielleicht. Wir werden mal schauen. So, mal sehen, was haben wir denn noch so? Also wir lesen jetzt die Antwort von Dr. Sommer nicht vor, weil das ist natürlich totaler Schwachsinn. Das, was wir sagen, ist... Nur das zählt. Nur das ist so richtig. Nur das Chaos kann gewinnen. So sieht's aus. Oh, das ist schön. Und zwar, ich habe meinem kleinen Bruder die Kleider vom Leibe gerissen. Franz 15. Ohne Ach, Ortsangabe. Franz 15 ohne Ortsangabe. Als ob wir jetzt Franz 15 Jahre... als ob das dann Franz 15 aus Berlin hat, seinen Bruder, weißt du, so Berlin ist ja so klein. Aber hat er eben die Hose oder alles? Jetzt kommt's ja. Oder? Liebes Dr. Sommer, ich liebe meinen kleinen Bruder. Er ist übrigens 10 Jahre alt. Einmal, als ich in meinem Zimmer war, habe ich mich auf ihn gestürzt und ihm die Kleider vom Leibe gerissen. Ich war schon ausgezogen gewesen. Meine Gedanken schwirrten durcheinander. Ich streichelte ihn überall, auch unten. Nach einer halben Stunde machten wir dann Schluss. Geben Sie mir schnell einen Rat, weil ich sonst verzweifle. Geh ins Heim. Gib dir die Kugel. Pedobär, echt. Naja, so. Also 10-jährigen Jungen. Der hat offensichtlich, wie alt ist er? 15 Jahre, der hat seinen 5 Jahre jüngeren Bruder vergewaltigt, eine halbe Stunde lang. Naja, doch. Vergewaltigt, das ist sexuell belästigt, oder? Ist das gleich Vergewaltigung, wenn man, weiß ich nicht. Geht das schon so weit dann? Wenn du jetzt streichelst? Ich weiß eben also nicht, ob eine Penetration dabei stattfinden muss, aber... Naja, stimmt, man kann ja jemand auch psychisch vergewaltigen. Ja, also ich finde es schon ziemlich heftig. Jetzt bin ich mal gespannt, was Dr. Sommertag... Also da willst du Dr. Sommer doch wieder hören. Ja, na, weil was soll ich dazu sagen? Das Pfui! Du musst doch deine fundierte Meinung zu haben. Nee, also schäm dich einfach nur, Franz. Du bist Abschaum, wirklich. Aber vielleicht wusste er es nicht besser. Vielleicht kann er seine Gefühle gar nicht... Nee, wenn ich er wäre, würde ich... Ich meine, er ist 15 Jahre, er ist halt ein Kind noch. Ja, aber wenn ich er wäre, würde ich vom nächsten Zug springen. Ja, ich meine, heutzutage sind wir in dem Punkt aufgeklärt, aber damals wusste er doch gar nicht, was er da überhaupt tut. Mal im Ernst. Naja, komm, 83 gab es auch schon Vergewaltiger. Ja, Vergewaltiger, aber er ist 15 Jahre alt. Du sollst nicht bei den Mädchen gucken gehen. Ach, das gucken wir auch noch? Nein. Ja, aber es war mit der Regel. Nee, hier. Schwanger ist oft nicht schwanger. Als meine Regel. Du sollst erstmal Dr. Sommer vorlesen. Ja, okay, wir lesen jetzt Dr. Sommer vor. Aber die sieht auch schon ziemlich erwachsen aus. Okay, das verwirrt mich jetzt so ein bisschen. Jetzt bin ich gespannt. Dr. Sommer, erlebt die Liebe mit Gleichaltrigen. Lieber Franz, du hast einen Gefühlsausbruch erlebt. Gefühle wie Liebhaben, Streicheln, zärtlich sein sind vulkanartig mit dir durchgegangen. Du wusstest gar nicht, wie die geschah. Erst hinterher kamen die Gedanken. Du brauchst dir um deinen kleinen Bruder keine Sorgen zu machen. Er war wohl verwundert und hat dich nett gefunden. Er hat gar nicht gemerkt, dass man etwas Heikles dabei finden könnte. Mach mal nicht kaputt. Er hat das nämlich gar nicht gewusst, als etwas Sexuelles aufgefasst. Also kannst du seinetwegen beruhigt sein. Du selbst hast es nötig, dass du unter Leute gehst und dort Zärtlichkeiten und Liebe erlebst. Ob mit Worten, mit Blicken oder mit Streicheln. Spielt keine Rolle. Hauptsache, deine Gefühle werden nicht wieder derart angestaut, sondern haben die Möglichkeit, sich auf andere zu richten, die sich darüber auch freuen würden. Interessant ist, dass sie ihn überhaupt nicht verurteilen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also pfui. Aber dieser Wink mit dem Zaunpfahl ist auch gleich darunter. Rufe an. In ganz dringenden Fällen können ihre Mitarbeiter vom Dr. Sommer Montag bis Freitag zwischen blablabla angerufen werden können. Ja, aber das ist, denke ich mal, der Standardpunkt. Naja, aber der ist direkt darunter und an dem, weil ich finde, sie sind ein bisschen passiv, oder? Ja, natürlich. Sie hätten mal ruhig ein bisschen auf ihn einreden können, dass das halt nicht geht, seinen kleinen Bruder zu befummeln. Aber wie gesagt, ich glaube, vielleicht war das damals eine andere Zeit und da war das überhaupt nicht mit sexueller Belästigung von Kindern vielleicht noch gar nicht so, wie es heutzutage ist. Ich bitte dich, also das widert mich an. Das ist ekelhaft, wirklich. So, jetzt regel das. Ja, wir regeln das. Also ich bin, wie gesagt, nee, Dr. Sommer, das war nicht gut. Oh, Selbsthilfegruppe. Naja. Kummer mit der Regel. Seit etwa 2 Jahren habe ich meine Regel. Da ich sehr viel Sport treibe, würde ich gern Tampons benutzen. Aber sie passen nicht. Meine Scheide ist zu klein. Bisher habe ich immer Binden genommen. Aber da kriege ich immer so ein unangenehmes Nässegefühl. Wenn ich Sport treibe, ist es besonders schlimm. An den ersten zwei Tagen ist meine Regel sowieso ziemlich stark. Auch in der Nacht. Wären Tampons nicht viel sicherer? Dr. Sommer, was raten Sie mir? Sagt Petra 14 aus Neu-Isenburg. Das ist so ein Thema, auf jeden Fall. Unser Thema. Ja, na, ich sage mal so, Tampons, OB ohne Binde und so. Heute gibt es ja verschiedene Größen. Damals gab es die wahrscheinlich nicht. Meinst du nicht? Ja, damals waren das so ein riesen Zäpfchen, glaube ich. Glaube ich gar nicht. Ich glaube, damals gab es keine Tampons in verschiedenen Größen. In dem Alter war das einfach da unten noch ein bisschen so Jungfrau vielleicht noch zusammen zugeschlossen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht braucht man als jüngeres Mädchen kleinere, also wohl deutlich kleinere. Ja, mit Sicherheit. Hier sinkt für sie das Niveau auf jeden Fall. Ja, also. Und der Idiotismus klatscht bei. Ja, aber das ist sehr, sehr schwierig, muss ich sagen, weil was soll man ihr sagen? Ich bin keine Frau und Es gibt noch die Möglichkeit mit so einer Art, wie heißt denn das? Ein Hammer? Mit einem Hammer richtig auf den Kopf. Den reindübeln? Nein. Mit einem Hammer reindübeln. Ja, kriegt das Ding nicht mehr raus. Schön reingedrömmelt. Das Herz an der Strippe rum. Nein, aber es gibt doch für Prostituierte und auch ach, jetzt fällt mir das nicht mehr ein. Was benutzt du da mal, was du da, dieses Zeug? Ein Kondom? Nein, nicht das für deinen Pimmel, sondern Watte. Es gibt so eine Art Watte. Da stecken sich Prostituierte zum Beispiel rein, wenn sie ihre Tage haben, ganz tief. So dass sie dann trotzdem, während sie ihre Tage haben, mit irgendwelchen Freiern Schnickschnack. Und das merkt man dann wohl auch nicht. Und vielleicht gibt es da auch irgendwie mit Watte reinstopfen. Das ist gerade so ein Wissen, was ich jetzt hier aufschnappe, das wusste ich gar nicht. Das wurde mir so erzählt. Ich kann nicht sagen, ob das wirklich hundertprozentig stimmt, aber eine Kollegin von mir meinte, dass Prostituierte stecken sich das da so rein, damit mal die Freier das da nicht merken. Ist das ugly? Ja, aber die hat mir auch erzählt, sie hat Patienten, die hat im Krankenhaus gearbeitet, Patienten, wo 3 Generationen Tampons drin waren. Pfui. Einfach nur Pfui. Pfui bäh. Pfui bäh. Erzbergs. Ja, na gut. So, jetzt lese auch mal Dr. Sommer vor, ja, was er zu den Binden-Tampons sagt, weil davon haben wir ja überhaupt nicht so. Dr. Sommer, liebe Petra, Tampons nur bei schwacher Blutung nehmen. Binden sind wie Watte oder Pflaster. Das heißt, sie decken ab, wo etwas herauskommt. Tampon benutzen macht aber deutlich, da kommt nicht nur was raus aus der Scheide, da geht auch etwas hinein. Okay. Das ist das Neue für dich. Keine Scheide ist zu klein, aber es kann sein, dass deine Scheidenöffnung durch das Jungfernhäutchen verengt ist. Beim Einführen von Tampons bist du nicht entspannt genug. Für dich ist es besser, dass du die ersten 2 Tage der Regel auf jeden Fall die Binden bleibst. Nimm Tampons erst, wenn die Blutung geringer wird. Einen Tampon einzuführen geht nicht ohne Übung. Da musst du schon vordehnen. Ist das dein Ernst? Nein, ständig. Und du übst am besten, wenn du keine Regel hast. Dazu musst du dir vorstellen, dass dort in der Scheide genug Platz ist, um etwas hineinstecken zu können. Ein Tampon hat natürlich nichts mit Sex zu tun. Aber reinstecken macht deutlich, dass ein weiblicher Körper so eingerichtet ist, dass etwas hineingesteckt werden kann. Und damit kannst du dich in Gedanken und mit harmlosen Tampons vertraut machen. Gleich sexuelle Vorübungen. Ja, oder steck dir erstmal einen Tampon rein, dann kannst du einen Jungen rannehmen, oder was? Ich finde immer, ich bin echt, wie unprofessionell das einfach ist, oder? Hier einmal, dass man was reinstecken kann. Ja, die ganze Zeit redet sie doch aber nur was von Einführen, Reinstecken und so. Nee, aber ich meine, Tampon reinstecken. Generell gut, hier mit dem Lehrer fand ich, also ich dachte mit dem Lehrer, das wäre so ein Einzelfall, aber das finde ich auch schon ziemlich grenzwert. Schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hier, der Bruder vergewaltigt seinen jüngeren Bruder, da wird auch nichts gesagt und auch schön geredet. Wahrscheinlich haben die sich da auch in der Redaktion erstmal kaputt gelacht. Und mit dem Pullover ist auch so, also wenn das die Probleme der Kinder von 1982 waren, dann, weiß nicht, und dann so ein Dr. Sommer-Team, boah, erstmal kratzen. Erstmal eine Nülle kratzen, aber dann weiß ich auch nicht, also ist ein bisschen schlecht. Was heißt nicht schlecht, aber ist ganz, ganz schön, hört sich eher für mich an, dass da keine Psychologen gesessen haben. Nee, wirklich, das sind irgendwelche. So, du wolltest hier noch schwanger, ist oft nicht schwanger. Warte mal kurz, irgendeine so grenzdebilen Omas wahrscheinlich, die da einfach nur sitzen und so. Ich glaube eher, das waren Männers. So, komm, wir gucken mal Dr. Sommer. Fragen. Das was hat man mit Sicherheit auch im Internet. Guck doch mal, du gute Frage, Punkt. Aha. Ich bin. Und da ist mich interessant, da sind schon neue Fragen aus dem Jahre 2014. Isabel 14 fragt es, ist es okay, wenn jemand mit 14 Jahren eine Sexbeziehung hat? Wir werden mal schauen. Also, was sagen wir? Ja, also, ich meine, passiert immer schneller heutzutage. Ja, ich finde, dass man das vielleicht nicht mit 14 Jahren schon auf eine so eine kalte Ebene, weil eine Sexbeziehung bedeutet ja, dass man ohne Gefühle eigentlich keine nähere Bindung zueinander hat, sondern sich einfach nur für den Akt an sich trifft und danach verabschiedet man sich. Naja, gut, manchmal ist es halt auch so, dass man dann halt den ganzen Tag miteinander verbringt, aber dann ist es ja auch eine Kurzzeitbeziehung sozusagen, aber irgendwie ist das ja dann doch auch ein schwierig für das Gefühl. Also ich meine, du weißt, also gerade als Mädchen ist es doch so, dass Mädchen immer wissen wollen, woran sie jetzt sind, woran sie jetzt nicht sind. Und wenn bei sowas ist ja halt immer. Naja, sowas will sie offensichtlich nicht. Wie gesagt, erstmal mit 14 Sex, das ist halt immer aktueller so. Also es ist auch nicht mehr so abwegig. In Deutschland steht ja auch hier, darf man mit ab 14 Sex haben, mit einem 14-jährigen oder älteren Partner. Älteren also, auch noch. Ja, aber hier steht es, also sie sollten natürlich einverstanden sein, beide. Es sollte jetzt nicht sein, dass mein Bruder kommt, mich auszieht und mich überall streichelt. das Dr. Sommerteam sagt eben, das muss jeder für sich selbst entscheiden, liebe Isabel. Mit 14 Jahren darf man in Deutschland Geschlechtsverkehr haben, wenn der Sexpartner auch wenigstens 14 Jahre alt ist oder älter. Wenn Jugendliche sich also entschließen, dass sie sich nur miteinander treffen, um Sex zu haben, dann spricht rechtlich erstmal nichts dagegen. Und wenn es beide gut finden, dann kann das eine unkomplizierte Art sein, entspannt und ohne lange Anspannung Sex zu haben und trotzdem die Vorzüge des Single-Daseins zu genießen. Problematisch werden solche Sexbeziehungen immer dann, wenn entweder einer doch plötzlich mehr will als der andere. Wie es sein wird, erfährt man aber eben erst, wenn man es probiert. Falls du selber so eine Art von Sexbeziehung anbahnst, achte immer gut auf dich. Die Gefahr, dass du deine oder seine Gefühle eines Tages verletzt werden oder sich einer doch noch irgendwie ausgenutzt fühlt, ist wirklich groß. Dein Dr. Sommerteam. Abgesehen davon, finde ich auch noch, sollte man auf jeden Fall zum Thema Verhütung noch aufpassen. Geschlechtskrankheiten, pipapo. Schwangerschaften mit 14 fallen mir dazu ein. Ja. Ganz Moment. Ja, also wir sind mit dem Thema noch nicht fertig. Penisgalerie bei Dr. Sommer. Das ist die neue Dr. Sommer Penisgalerie. Ich glaube, da gibt es auch irgendwie die Busengalerie noch. Die. Müssen wir mal gucken. So, weiter. Du meinst, dass es okay ist mit 14, eine Sexbeziehung? Voll die Alfnase. Eigentlich, ach so, Alfnase, jetzt fällt mir wieder ein, wo du das her hast. Ja. Hallo, Herr Philipp Jordan. Voll der Schlepphoden. Schlepphoden, aber voll beschnitten, ist er voll aufgerissen. Guck mal, wie der abgerissen aus. Aber auch so ist das ekelhaft. Naja, das ist ja wohl normal, der harte Beine. Guck dir den mal an, der ist eher so ein American Dream Boy. Aber weißt du, was ich interessant finde? Der ist voll rasiert, die Beine. Alle sind rasiert, ne? Nee, du meinst den Schwanz an sich? Ja, normal, oder? Ja, das ist gut, aber alle Schwänze sind hier rasiert. So, irgendwann mal weiter gucken. Ja, ihr Lieben. Du wolltest über Dr. Sommer reden und nicht über die Halfnase. Die sind Schlepphoden. Aber guck mal, die haben verhältnismäßig viele farbige Penisse dabei, muss ich sagen. Der sieht so widerlich aus. Mikropenis. Guck mal, nee, nicht mal das. Es ist wirklich nur, und hier, ne? Hintereinander, so wie so ein Bimbam. Heiliger Bimbam. So, jetzt mach hier die Fragen. Ich muss mir den Penis jetzt mal schnell angucken. Aber davon haben die Hörer nichts. Mach das jetzt weg. Ja, gut. Ich werde es auf Facebook nachher nochmal teilen. Teile es auf Facebook. Gute Frage.net. Du willst auf gute Frage? Ja, da sind witzigere Fragen als hier. Okay. Dr. Sommer fickt dich ins Knie. Wir machen bei der nächsten Folge die nächsten Dr. Sommer-Team-Fragen. Jetzt gucken wir bei gute Frage nach guten Fragen. Dann guck mal nach. Du weißt ja. Also ich habe kein Geld. Was kann ich tun? Geh arbeiten. Ja. Oder? Such dir eine Prostituierte. Hallo, ich bin 16 Jahre alt, habe eine Wohnung, die meine Eltern zahlen. Ja, alles klar, du spast. Essen, Abo, Pflegeartikel muss ich alles selber bezahlen. Da ich noch in der Lehre bin, verdiene ich umgerechnet 450 Euro. Da ich jetzt im Dezember vor... Ach, du willst weiterlesen. Weihnachten meine Ausgaben und Einnahmen nicht im Überblick hatte, habe ich noch umgerechnet ca. 1 Euro umgerechnet. Ich muss aber noch bis zum 24. durchkommen. Das war vor einer Stunde im Übrigen. Wir haben heute den 16. Meine Eltern will ich nicht fragen, weil ich weiß, dass sie selber nicht viel haben und ich will auch nicht enttäuschen. Deswegen frage ich euch, was ich machen soll. Ich brauche unbedingt noch Geld und ich muss auch noch welche Geschenke besorgen und kaufen. Und Hunger hätte ich ja auch noch. Gern schaffen, du Hund. Ja, zumal, wie stellt er sich das vor? Ja, ich meine, das ist doch die schnellste Geldeinnahmemöglichkeit. Halt deinen Arsch hin. In diesem Fall würdest du nicht anders übrig bleiben, als deine Eltern zu fragen. Kein Geld, keine Geschenke. Schade, dass die Herren und Damen, die immer daran schreien, dass sie mit 16 aussehen wollen, das jetzt nicht lesen werden. So leicht ist das nun mal nicht. Frag doch ein gut gehendes Lokal, ob du aushelfen kannst. Überall wird gerade Inventur gemacht. Einfach mal nachfragen. Meinst du, ist das ein Junge oder ein Mädchen? Weil da steht ja kein... Pflegeartikel? Hört sich nach einem Mädchen an, oder? Ja. Gern schaffen. Warte mal kurz. Was hat er gesagt? Vater und Mutter, oder... Du sollst nicht die Antworten vorlesen, du musst deine eigenen Antworten. Nee, lesen. Ich habe gerade Mutter, Vater, meine Eltern. Okay. Ja, also was soll man dazu sagen? Mit 16 aus. Erstmal mit 16 ausziehen. Ist ja schon eigentlich ziemlich übel, finde ich. Ich bin generell, finde ich, schon für einen Auszug. Also sollte man schon anbahnen, aber mit 16 finde ich das definitiv noch zu früh. Zumal man ja dann auch nicht für sich selbst sorgen kann. Und mal ganz ehrlich, im Grunde genommen, wie du auch immer heißen magst, muss es dir doch eine Lehre sein. Mein 450 Euro hast du gekriegt und die auf den Kopf gehauen. Du, entschuldige, ich bin schon mit weniger klargekommen damals. Ich bin auch mit weniger klargekommen. Das ist jetzt gerade mal der 16., gerade mal 2 Wochen um. Weißt du, also das ist, nee, naja, egal. So, nächste Frage. Ja, du darfst. Du liest vor. Ich bin der Vorleser, okay. Du bist der Erklärbär. Alkohol abnehmen, aber wie? Hallo meine Lieben, ich weiß, die Frage hört sich echt komisch an, aber ich bin 16 Jahre weiblich, 57 Kilo, will wieder auf meine 49 Kilo kommen, am liebsten eher weniger. Das stimmt mit dir nicht, okay. Aber du weißt doch nicht, wie groß sie ist. Vielleicht ist sie nur 1,40 groß. Mein Problem war immer nur, dass mein Kreislauf von den anderen Abnehmen total kaputt war, beziehungsweise immer noch ist und ich aber am Wochenende mit meinen Freundinnen feiern und trinken gehen will. Seit ich wieder normal esse, ist mein Kreislauf, soweit es geht, eigentlich stabil. Nur meine Frage ist, wie könnte ich abnehmen und gleichzeitig am Wochenende feiern gehen, ohne dass ich immer wieder umkippe, obwohl ich kaum getrunken habe? Beantwortet sich doch Ihre Frage schon selbst, oder? Ja. Also trinke mehr Wasser, Flüssigkeit außer Alkohol und am besten im Kreislauf den Schwung zu halten. Na, nee, na, das, ja, aber das Ding ist auch so ganz ehrlich, wenn die sagt, sie wiegt, also selbst 57 Kilo ist in Ordnung, 49 Kilo. Ja, aber du weißt doch nicht, wie groß sie ist. Ey, komm, 49 Kilo ist, das ist. 49 Kilo ist schon wenig. Richtig wenig. Aber. Und du musst dich ja auch nicht wundern, dass du nicht, erstmal hält jeder Mensch unterschiedlich, aus, zu trinken. Jeder verträgt unterschiedlich weniger. Ja, aber du Frauen solltest. Sowieso weniger. Und jetzt mit 49 Kilo, da ist ja an dir eine Stranne. Ja, und, aber und sie ist doch 57 Kilo. Ja, ich glaube, sie muss einfach sich damit abfinden, dass sie wenig verträgt und dementsprechend ihr Konsum anpassen. Es ist doch Schwachsinn zu sagen, ich will abnehmen und Alkohol trinken. Meinst du, es ist ihr Alkoholkonsum, warum sie umkippt? Ja, natürlich. Also, was redest du ihr? Also, ich würde sagen, sie soll einfach mal ein bisschen mehr saufen. Also, ein bisschen mehr Wasser trinken. Na, weniger saufen. Und den Alkoholkonsum einschränken. Und sie will ja abnehmen. Also, vielleicht, wie wäre es dann halt auch mit Sport? Also, es muss ja jetzt nicht Kraftsport sein. Ja, aber kann bin ja ich auch Ausdauersport sein. Genau, bin ich auch der Meinung. Ausdauersport tut ja den Kreislauf gut. Also, du tust ja quasi dein Herz und die Muskeln trainieren. Und von alleine eine Gewichtsreduktion oder auf ein Normalgewicht zu kommen, kommt ja durch... Denn nur durch Essensreduzierung ist das Schwachsinn. Man sollte, ich finde immer, ich sage jedem, versuche normal weiter zu essen und versuche dich dann in irgendeiner Art und Weise sportlich zu betätigen. Geh schwimmen, ne? Oder keine Ahnung, Fahrrad fahren oder laufen oder weiß der Geier. Muss ja wie gesagt nicht immer das besagte Fitnesscenter sein. Aber und wie gesagt, dann nimmst du auch effektiv, denke ich, ab und dein Körper tut es auch gut. Und ja, Alkoholkonsum kann ich nur sagen, jeder für sich selbst, würde ich sagen, muss wissen, was er will und was nicht. Naja. What the fuck? Du musst weiterreden, sonst ist es langweilig. Ja, was soll ich sagen? Also abgesehen davon, dass unsere Community, wenn ich sie so mal nennen darf, wahrscheinlich nicht existiert. Ja, weil wir so selten irgendwas machen. Aufgrund unserer Abstinenz. Ja, Abstinenz, aber wir sind hier, Leute. Wir machen und schon was. Ab und zu kommt auch was. So. Außerdem wollen wir ja auch keine Community sein, sondern nur einfach nur irgendjemanden haben, der uns zuhört bei unserem Scheiß. In der Schule bestohlen. Ach. Hallo. Also am Freitag fiel mir nach der Schule auf, dass ich meine Handschuhe im Klassenzimmer vergessen hatte. Ich ging zurück, aber konnte sie nicht finden. Auch mein Banknachbar weiß nichts davon. Ich weiß, dass ich sie in der Pause auf dem Tisch liegen lassen. Ich besuche die 13. Klasse eines Gymnasiums und wurde bestohlen. Es waren nicht gerade billige Handschuhe. Auch vor 2 Jahren verschwand ein T-Shirt nach dem Sportunterricht. Ich weiß, dass es einer aus meiner Klasse sein muss. Nur habe ich keine Beweise, wer es sein könnte. Soll ich mit dem Klassenlehrer reden? Oder gleich mit dem Schulleiter? Ja, ich würde mal sagen, wir beantworten jetzt erstmal die Frage. Du willst die Frage beantworten? Ja. Also willst du jetzt ehrlich beantworten? Ja, natürlich. Was geht denn mit dir? Guten Tag. Wie heißt er? Warrior. Wer heißt also, der Flip muss jetzt die Frage hier aus seinem pädagogischen Sicht jetzt wirklich beantworten. Guten Tag, Warrior 6. Würde ich jetzt einfach mal sagen, wir machen an dieser Stelle hier Schluss. Verabschieden uns von den Gästen, Zuhörern, Idioten, Spackos und sonst welche. Die uns sich anhören und genau. Nee, kurz beantwortet, wenn du beklaut wurdest, erstmal würde ich erstmal in so eine Art Fundkiste schauen. Zum anderen würde ich natürlich den Klassenlehrer erstmal einweihen und ja, Schulleiter kleben war ein paar geklaute Handschuhe. Aber die Sache ist, Klassenlehrer einweihen, aber gleich jemanden anschuldigen. Also er hat ja gesagt, er weiß, wer es war. Nee, weiß er nicht. So. Es ist einer aus seiner Klasse, sagt er. Es muss jemand aus seiner Klasse sein, oder? Ach, in Wirklichkeit ist es, glaube ich, das übelste Mobbing-Opfer, den eh keiner leiden kann. Der Dicke aus der Klasse mit dem kleinen Schniedelwurz. Ja, von daher. So, ich würde jetzt trotzdem sagen, wir machen jetzt Schluss. Setz dich durch, Spast. In diesem Sinne hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, fast eine ganze halbe Stunde Unsinn mit euch zu reden und euch vielleicht ein bisschen zu unterhalten oder auch nicht. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Ich würde sagen, besser als gar nichts eine halbe Stunde. Wenn ihr Lust habt, uns zu unseren schwachsinnigen Antworten etwas zu sagen oder sonst auch wie uns mit uns Kontakt aufzunehmen, schreibt es in die Kommentare. Schreibt uns eine E-Mail an podcast@chaosbude.com. Und sonst, wir hören uns spätestens im nächsten Jahr wieder. Bis dahin und salut!